Abschnitt 7 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 3, Teil 2. Von vornherein machte ich kein Geheimnis daraus, dass ich willens sei, Armadales Witwe vorzustellen, und nannte ohne Rückhalt, ich wusste ja, dass der Doktor auf das Büro gehen und selbst das Testament einsehen konnte, das hübsche Einkommen, das mir im Falle meines Erfolgs ausgesetzt würde. Einige Umstände, die in nächster Linie bedacht sein wollten, hielt ich für notwendig zu verändern oder zu verheimlichen. Ich zeigte ihm das Zeitungsblatt, das den Untergang der Yacht berichtete, von den Begebnissen in Neapel aber sagte ich ihm nichts, setzte ihn von der Gleichheit der beiden Namen in Kenntnis, ihn in dem Wahne lassend, sie sei eine zufällige, erzählte ihm als wichtiges Moment in der Sache, dass mein Mann außer mir vor jedem seinen wahren Namen verheimlicht habe, um aber jedweden Verkehr zwischen ihnen zu verhindern, verbarg ich ihm sorgfältig, unter was für einem angenommenen Namen Midwinter die ganze Zeit seines Lebens existiert hatte. Ich bekannte, dass ich meinen Gatten auf dem Festlande zurückgelassen, als indes der Doktor danach fragte, ließ ich ihn schließen, mit aller meiner Entschlossenheit konnte ich es ihm nicht positiv sagen, dass Midwinter um den beabsichtigten Betrug wisse und dass er sich geflissentlich fernhalte, um mich durch seine Gegenwart nicht zu kompromittieren. Nachdem diese Schwierigkeit geebnet oder, wie ich's jetzt fühle, diese Niederträchtigkeit begangen war, kehrte ich zur Wahrheit zurück. Einen nach dem anderen erwähnte ich alle die Umstände, von denen meine geheime Heirat begleitet war und die Armadales und Midwinters Tun und Treiben betrafen, um darzulegen, dass jede Entdeckung der falschen Rolle, welche ich zu spielen gedachte, durch die Evidenz anderer eine pure Unmöglichkeit sei. »So viel«, sagte ich, »über mein Vorhaben. Jetzt muss ich Ihnen ohne Umschweif von einem sehr ernstlichen Hindernis erzählen, das mir im Wege steht.« Der Doktor, welcher mir bis hierher ohne Unterbrechung seinerseits zugehört hatte, bat mich nun, ihm ein paar Worte zu gestatten, ehe ich fortführe. Die paar Worte waren sämtlich Fragen, gescheite, forschende, argwöhnische Fragen, die ich jedoch fast ohne jeglichen Rückhalt beantworten konnte, denn sie bezogen sich beinahe alle auf die Verhältnisse, unter welchen meine Verheiratung stattgefunden und auf die Chancen pro oder contra, die mein rechtmäßiger Gatte hätte, wenn es ihm später einfallen sollte, seine Ansprüche an mich geltend zu machen. Zuerst erwiderte ich dem Doktor, dass ich in Thorpe Ambrose alles so einzurichten gewusst habe, um allgemein das Gerücht zu verbreiten, als hätte ich Armadale heiraten wollen, sodann, dass das frühere Leben meines Mannes nicht derart gewesen sei, ihn in den Augen der Welt vorteilhaft zu präsentieren, und drittens, dass wir ohne anwesende Zeugen, die uns kannten, in einer großen Pfarrkirche an dem nämlichen Morgen getraut worden seien, an welchem zwei andere Paare verbunden worden wären, von den Dutzenden und Aberdutzenden von Paaren gar nicht zu reden, die seitdem in derselben Kirche kopuliert worden, sodass sich die Erinnerung an uns bei den offiziell beteiligten Personen längst verwischt haben müsse. Als ich dem Doktor diese Fakta mitgeteilt und er sich ferner vergewissert hatte, dass Midwinter und ich unmittelbar nach der kirchlichen Zeremonie ins Ausland und unter Fremde gereist waren und dass die Mannschaft der Yacht, auf der Armadale vor meiner Verheiratung von Somersetshire abgefahren, jetzt auf Schiffen diente, welche die Reise um die Welt machten, da zeigte sich sein Vertrauen auf meine Aussichten deutlich auf seinem Gesicht. »Soweit ich es beurteilen kann«, sagte er, »würde Ihr Mann, wenn Sie einmal die Stelle von Mr. Armadales Witwe eingenommen haben, seine Ansprüche auf Sie auf nichts anderes als auf seine eigene nackte Behauptung gründen können. Und dem, denke ich, werden Sie ruhig Trotz zu bieten vermögen. Entschuldigen Sie, wenn ich anscheinend einem Gentleman misstraue. Es könnten indes zwischen Ihnen und ihm später einmal Missverständnisse eintreten, und darum ist es höchst wünschenswert, vorher genau zu wissen, was er unter solchen Umständen vermöchte oder nicht vermöchte. Jetzt aber, wo wir mit dem Haupthindernis fertig sind, das ich auf Ihrem Wege zum Erfolge erblicke, lassen Sie uns auf das Hindernis kommen, das Sie ferner vor Augen haben.« Ich kam sehr gern darauf. Der Ton, in dem er von Midwinter sprach, berührte mich außerordentlich unangenehm, obschon ich selbst daran schuld war, und weckte in mir für den Augenblick etwas von dem alten törichten Gefühl, das ich längst auf immer zur Ruhe gebettet wähnte. Begierig ergriff ich die Gelegenheit, das Gesprächsthema zu wechseln, und erwähnte die Verschiedenheit der Handschrift, in der Midwinter den Namen Alan Armadale ins Kirchenbuch eingetragen hatte, von der Handschrift, in der Armadale von Thorpe Ambrose seinen Namen zu unterzeichnen pflegte, mit einem Eifer, welchen der Doktor mit Ergötzen zu bemerken schien. »Ist das alles?« fragte er zu meiner unendlichen Überraschung und Erleichterung, als ich geendet hatte. »Meine teure Dame, bitte beruhigen Sie sich, wenn die Sachwalter des seligen Mr. Armadale eine Urkunde Ihrer Verheiratung begehren, so werden Sie sich nicht an das Kirchenbuch wenden, das kann ich Ihnen versprechen.« »Was?« rief ich erstaunt aus. »Meinen Sie, dass der Eintrag in das Kirchenbuch kein Beweis meiner Verheiratung sei?« »Es ist ein Beweis«, antwortete der Doktor, »dass Sie mit jemand getraut worden sind, allein kein Beweis, dass Sie Mr. Armadale von Thorpe Ambrose geheiratet haben. Jack Noakes oder Tom Styles, entschuldigen Sie diesen trivialen Vergleich, hätten sich den Erlaubnisschein verschaffen und zur Kirche begeben können, um sich mit Ihnen unter Mr. Armadales Namen trauen zu lassen, und das Kirchenbuch, wie könnte es anders, hätte in solchem Falle unschuldig an dem Betrug teilnehmen müssen. Ich sehe, das befremdet Sie aber, meine Verehrteste, als Sie mit mir in diese interessante Verhandlung traten, da hat es mich befremdet, wie ich jetzt nur gestehen will, dass Sie so viel Aufhebens über die seltsame Gleichheit der beiden Namen machten. Sie hätten das sehr kühne und romantische Unternehmen, mit welchem Sie gegenwärtig beschäftigt sind, ganz ebenso gut beginnen können, wenn Sie auch Ihren jetzigen Gatten gar nicht geheiratet hätten. Jeder andere beliebige Mann hätte die Stelle vertreten, vorausgesetzt, dass er bereitwillig gewesen wäre, zu dem Zwecke Mr. Armadales Namen anzunehmen.« Ich wurde ärgerlich über diese Worte des Doktors. »Nicht jeder beliebige Mann«, versetzte ich heftig, »würde mir zu meinem Vorhaben gedient haben. Ohne die Gleichheit der beiden Namen wäre ich nun und nimmermehr auf die Idee gekommen.« Der Doktor gab zu, dass er zu weit gegangen sei. »Ich gestehe«, sagte er, »dass ich an diese persönliche Ansicht von der Sache nicht gedacht habe. Indes lassen Sie uns auf unser eigentliches Thema zurückkommen. Im Laufe meines, wie ich es wohl nennen kann, abenteuerlichen ärztlichen Lebens bin ich mehr als einmal mit den Herren vom Hughes zusammengekommen und habe mannigfache Gelegenheit gehabt, ihr Verhalten in der, wenn ich mich so ausdrücken soll, häuslichen Jurisprudenz zu beobachten. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich Ihnen sage, dass der Beweis, welchen Mr. Armadales Vertreter verlangen werden, der Ausspruch eines Zeugen des Akts sein wird, welcher die Identität von Braut und Bräutigam aus seiner eigenen persönlichen Bekanntschaft bestätigen kann. »Ich habe Ihnen schon mitgeteilt«, nahm ich das Wort, »dass keine solche Person zugegen gewesen ist.« »Ganz recht«, versetzte der Doktor, »in dem Falle tut Ihnen, ehe Sie mit Sicherheit einen weiteren Schritt in der Sache wagen können, vor allem ein rasch fabrizierter Zeuge von seltenen moralischen und persönlichen Eigenschaften Not, dem man zutrauen kann, dass er sich den erforderlichen Charakter zu verleihen weiß und vor einer Behörde die notwendige Erklärung abgibt. »Kennen Sie etwa eine solche Person?« fragte der Doktor, indem er sich in seinem Stuhl zurückwarf und mich in höchster Unschuld ansah. »Ich kenne nur Sie«, sagte ich. Der Doktor lächelte. »Ganz wie ein Frauenzimmer«, bemerkte er mit empörendem Humor. »Im Augenblicke, wo es sein Ziel erblickt, stürzt es sich kopfüber auf den nächsten Weg, der dahin führt. Oh, das weibliche Geschlecht, das Geschlecht!« »Denken Sie nicht an das Geschlecht«, sprudelte ich ungeduldig heraus, »ich verlange eine ernste Antwort, ja oder nein.« Der Doktor stand auf und zeigte in höchster Gravität und Würde mit der Hand im Zimmer umher. Sie sehen das große Etablissement, begann er. Vielleicht können Sie einigermaßen schätzen, wie viel für mich auf dem Spiele steht, dass es gedeiht und prosperiert. Ihr vortrefflicher, natürlicher Verstand wird Ihnen sagen, dass der Chef dieses Sanatoriums ein Mann von unbeflecktem Charakter sein muss. Warum so viele Worte verschwenden, fiel ich ein, wo ein einziges genügt. Sie meinen, nein? Der Chef des Sanatoriums fiel sofort in den Charakter meines vertrauten Freundes zurück. Meine liebe Madame, sagte er, augenblicklich heißt es nicht ja und heißt es nicht nein. Lassen Sie mir Zeit bis morgen Nachmittag. Bis dahin verpflichte ich mich, zu einem von beiden bereit zu sein, entweder mich sofort aus diesem Handel herauszuziehen oder mit Herz und Seele mich daran zu beteiligen. Sind Sie damit einverstanden? Gut, so können wir also bis morgen das Thema fallen lassen. Wo darf ich Ihnen aufwarten, wenn ich meinen Entschluss gefasst habe? Ich hatte kein Bedenken, ihm meine Adresse zu geben. Im Hotel hatte ich mich vorsorglich als Mrs. Armadale eingeschrieben und Midwinter das nächste Postamt genannt, wohin er die Antworten auf meine Briefe richten solle. Wir stellten die Stunde fest, wo der Doktor bei mir vorsprechen sollte, und als dies abgetan, erhob ich mich zu gehen, alle Anerbietungen von Erfrischungen und ebenso alle Anträge, mich im Etablissement umherführen zu wollen, ausschlagend. Dass er, nachdem wir uns doch gegenseitig vollkommen verstanden hatten, noch immer den Schein bewahren wollte, ärgerte mich. Sobald ich konnte, eilte ich hinweg und zu meinem Tagebuche und meinem Gasthofszimmer heim. Morgen werden wir sehen, wie die Sache abläuft. Ich glaube, mein vertrauter Freund wird ja sagen. Ich habe recht vermutet. Der Doktor hat ja gesagt, allein unter Bedingungen, die ich nicht geahnt habe. Die Bedingung, unter der mir seine Dienste zu Gebot stehen, besteht in nichts Geringerem, als dass ich ihm, sobald ich die Stelle von Armadales Witwe wirklich einnehme, die Hälfte meiner ersten Jahresrente, mit anderen Worten 600 Pfund, bezahlen muss. Auf alle nur erdenkliche Weise protestierte ich gegen eine so übertriebene Forderung. Alles umsonst. Der Doktor entgegnete mir mit der verbindlichsten Offenheit. Nichts, sagte er, als die Verlegenheit, in der er sich zufällig befinde, würde ihn überhaupt vermocht haben können, sich mit der Sache zu befassen. Er müsse offen bekennen, dass er durch den Ankauf und die Einrichtung des Sanatoriums nicht bloß seine eigenen, sondern auch die Mittel anderer erschöpft habe, welche er als Förderer seines Unternehmens bezeichnete. Unter solchen Umständen wären 600 Pfund für ihn ein Kapital. Für diese Summe wolle er das Risiko laufen, mir zu raten und zu helfen. Kein Heller weniger könnte ihn reizen. Und damit gab er die Angelegenheit mit seinen besten und freundschaftlichsten Wünschen ganz in meine Hände. Der Ausgang war, wie er eben nicht anders sein konnte. Mir blieb keine Wahl. Ich musste seine Bedingungen annehmen und mit ihm auf der Stelle die Sache in Richtigkeit bringen. So wie wir einmal im Reinen waren, ließ er das Gras nicht unter seinen Füßen wachsen. Diese Gerechtigkeit muss ich ihm widerfahren lassen. Rasch rief er nach Tinte, Feder und Papier, um noch mit der Nachtpost den Feldzug auf Thorpe Ambrose zu eröffnen. Wir vereinigten uns über die Form des Briefs, welchen ich schrieb und den er ungesäumt kopierte. Von vornherein ging ich auf keine Details ein, ich behauptete einfach, dass ich die Witwe des verstorbenen Armadale, dass ich insgeheim mit ihm verheiratet gewesen, dass ich, nachdem er Neapel und seine Yacht verlassen habe, nach England heimgekehrt sei und mir erlaube, eine Kopie meines Trauscheins beizulegen, als eine Sache der Form, wie sie wohl gewöhnlich erfüllt werde. Der Brief war an die Vertreter des seligen Allan Armadale Esquire von Thorpe Ambrose in Norfolk adressiert und der Doktor selbst nahm ihn mit und trug ihn auf die Post. Jetzt, wo der erste Schritt getan ist, sehe ich nicht mehr so ungeduldig und aufgeregt dem Erfolge entgegen, wie ich erst gedacht hatte. Midwinters Bild verfolgt mich wie ein Gespenst. Um den Schein zu bewahren, habe ich ihm wie früher schon wieder geschrieben. Es wird mein letzter Brief sein, glaube ich. Mein Mut ist erschüttert, meine Seele beklommen, wenn ich an Turin zurückdenke. Der Tag der Abrechnung mit ihm, einst fern und zweifelhaft, wer weiß, wie bald er mir nun kommen mag. Und da vertraue ich noch immer auf den Zufall. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. November 2023.